Einer jungen Freundin ins Stammbuch von Friedrich von Schiller. Ein blühend Kind, von Grazien und Scherzen umhüpft, so, Freundin, spielt um dich die Welt, doch so, wie sie sich malt, in deinem Herzen, in deiner Seele schönen Spiegel fällt, so ist sie nicht. Die stillen Huldigungen, die deines Herzens Adel dir errungen, die Wunder, die du selbst getan, die Reize, die dein Dasein ihm gegeben, die rechnest du für Reize diesem Leben, für schöne Menschlichkeit uns an. Dem holden Zauber nie entweihter Jugend, dem Talisman der Unschuld und der Tugend, den will ich sehen, der diesem trotzen kann. Froh taumelst du im süßen Überzählen der Blumen, die um deine Pfade blühen, der Glücklichen, die du gemacht, der Seelen, die du gewonnen hast, dahin. Sei glücklich in dem lieblichen Betruge, nie stürze von des Traumes stolzem Fluge ein trauriges Erwachen dich herab. Den Blumen gleich, die deine Beete schmücken, so pflanze sie, nur den entfernten Blicken. Betrachte sie, doch pflücke sie nicht ab. Geschaffen, nur die Augen zu vergnügen, welk werden sie zu deinen Füßen liegen, je näher dir, je näher ihrem Grab.